Der alte Mann sah Kokua freundlich an, dann sagte er, »Armes Kind, du hast Angst. Deine Seele täuscht dich. Wohlan, lass mich die Flasche behalten. Ich bin alt und kann in dieser Welt nicht mehr glücklich sein. Und was in der nächsten, gib sie mir«, keuchte Kokua, »hier ist dein Geld. Denkst du, ich bin so gemein? Gib mir die Flasche.« »Gott segne dich, Kind«, sagte der Alte. Kokua verbarg die Flasche unter dem Holoku, sagte dem alten Mann Lebewohl und ging den Baumgang entlang, es war ihr gleichgültig, wohin. Denn alle Wege waren für sie jetzt gleich, sie führten alle in die Hölle. Manchmal ging sie, manchmal lief sie, manchmal schrie sie laut in die Nacht hinaus, manchmal lag sie im Straßenstaub und weinte. Alles, was sie von der Hölle gehört hatte, fiel ihr ein. Sie sah die Flammen lodern und roch den Qualm, und ihr Fleisch verfiel auf den glühenden Kohlen. Als es fast Morgen war, kam sie wieder zur Besinnung und ging zu ihrem Haus zurück. Es war genau, wie der alte Mann gesagt hatte. Keawi schlummerte wie ein Kind. Kokua stand da, starrte auf sein Antlitz und sagte, »Jetzt, mein Gatte, kannst du schlafen. Wenn du erwachst, kannst du singen und lachen.« Aber die arme Kokua, die nichts Böses dachte, ach, für die arme Kokua gibt es keinen Schlaf mehr, kein Singen mehr, keine Freude mehr, weder auf Erden noch im Himmel. Und sie legte sich in das Bett an seine Seite, und ihr Elend war so groß, dass sie augenblicklich in einen tiefen Schlaf verfiel. Später Morgen weckte ihr Gatte sie auf und erzählte ihr die gute Nachricht. Er war anscheinend ganz wahnsinnig vor Entzücken, denn er achtete gar nicht auf ihren Kummer, obgleich sie diesen nur schlecht verhehlen konnte. Die Worte blieben ihr in der Kehle stecken. Keawi sprach genug für beide. Sie aß keinen Bissen, aber wer hätte das bemerken sollen? Keawi leerte die ganze Schüssel. Kokua sah und hörte ihn wie etwas Sonderbares in einem Traum. Zeitweise vergaß sie ihr Unglück oder zweifelte daran und legte ihre Hände auf die Stirne, dass sie selber sich verdammt wusste und dabei ihren Gatten schwatzen hörte, erschien so ungeheuerlich. Die ganze Zeit aß Keawi, plauderte, machte Pläne für ihre Rückfahrt und dankte ihr dafür, dass sie ihn gerettet habe, schmeichelte ihr und nannte sie die treue Helferin, die schließlich doch Rat gewusst habe. Er lachte über den alten Mann, der so dumm gewesen wäre, die Flasche zu kaufen. »Er sah aus wie ein würdiger alter Mann«, sagte Keawi. »Aber kein Mensch kann nach dem äußeren Schein urteilen, denn wozu wollte der alte Schuft die Flasche haben?« »Lieber Mann«, sagte Kokua bescheiden, »seine Absicht ist vielleicht gut gewesen.« Keawi lachte ärgerlich und rief, »Papalapap! Ein alter Schuft war er, sage ich dir, und ein alter Esel dazu. Denn es war schwer genug, die Flasche für 4 Centimes zu verkaufen, und für 3, das wird ganz unmöglich sein. Es ist nicht mehr Spielraum genug, das Ding beginnt schon sengrig zu riechen, brr, sagte er und schauderte.